Macht Beten eigentlich einen Unterschied? Ich weiß nicht, wie du die Frage beantworten würdest, aber wenn ich jetzt hier bin und meine Hände falte und ein Gebet spreche, würde das irgendetwas daran ändern, wie die Welt verläuft? Ich kann mich dieser Frage philosophisch nähern, ich kann darüber theologisch nachdenken und das mag ich auch, aber ich befürchte, dass das auch eine Frage ist, die sehr persönlich werden kann. Weil wenn man gerade durch eine Zeit geht, vielleicht erlebst du das, wo es einem gar nicht gut geht und man denkt, Gott, ich brauche, dass du dieses Problem von mir wegnimmst, dann ist es auf einmal nicht mehr eine Frage, über die ich irgendwie theologisch nachdenke. Es ist dann eine verdammt persönliche Frage. Und deswegen möchte ich gerne mit euch heute drüber reden. Ändert das irgendetwas, wenn ich bete? Und ich weiß nicht, was ihr da für Erfahrungen gemacht habt. Vielleicht schreibt ihr das gerne mal in die Kommentare, ob ihr sagt, hey, ich habe da total frustrierende Erfahrungen gemacht oder ob ihr sagt, nee, ich habe erlebt, dass Gott meine Gebete erhört. Vielleicht mögt ihr das teilen. Vielleicht macht uns das auch Mut. Ich möchte auf jeden Fall mit dieser Predigt euch Mut machen zu beten. Und es wird auch mutig und hoffnungsvoll hier werden. Nur bevor ich das tue, möchte ich gerne erstmal ernst nehmen, dass auch viel dagegen spricht, zu beten. Viel dagegen spricht zu sagen, Gott erhört da irgendwas, es macht irgendeinen Unterschied. Und ich habe mal drei Punkte mitgenommen oder mitgebracht, drei exemplarische Punkte, die, glaube ich, die wir ernst nehmen müssen, wenn wir uns der Frage nähern, macht Beten einen Unterschied? Der erste Grund, Nein zu sagen auf die Frage, macht Beten einen Unterschied, ist die Lebenserfahrung. Weil ich viele Menschen kenne, die sagen, ich habe das so erlebt, ich habe eine lange Zeit gebetet für ein bestimmtes Thema und ich habe auch nicht nur einmal gebetet, ich habe immer wieder gebetet, ich habe gefleht, ich habe auch nicht nur so oberflächlich gebetet, ich habe von ganzem Herzen gebetet. Und trotzdem hat Gott diese Last nicht von meinen Schultern genommen. Und ich kenne auch manche, die sagen, ich habe es mit Gott mal ausprobiert. Ich brauchte seine Hilfe. Ich habe ihm hier gesagt, hey, kannst du mir da helfen? Gott hat es nicht getan. Ich bin mit Gott durch. Das reicht mir. Das brauche ich nicht. So einen Gott brauche ich nicht. Das ist der erste Grund, der dagegen spricht, zu beten, weil man sagt, hey, ich habe es erlebt aus meiner Lebenserfahrung. Es macht keinen Unterschied. Der zweite Grund, es kommt nahezu aus der ganz anderen Richtung. Ich kann nämlich nicht nur vom Frust her quasi sagen, hey, beten macht keinen Unterschied. Ich kann auch aus einer vermeintlichen Frömmigkeit her sagen, beten macht keinen Unterschied. Und ich sage euch jetzt mal, wie der Gedanke abläuft. Ungefähr so, zu sagen, Gott, du machst das schon. Wer bin ich als kleiner Mensch, dir in deine Weltregierung reinzureden? Das wäre doch arrogant, wenn ich dir Verbesserungsvorschläge machen würde, Gott, im Gebet. Ich möchte lieber demütig sein. Ich möchte lieber das annehmen, wie du die Welt regierst und ich will mich deinem Willen fügen. Ist das nicht viel frömmer? Und ich kann dieses Argument dann auch noch philosophisch anreichern und sagen, Moment, wer ist Gott? Gott ist doch, wir glauben doch, dass Gott gut ist, dass Gott sozusagen das ultimativ Gute ist. Das heißt, Gottes Handeln ist maximal gut. Es kann nicht besser sein. Das heißt, alles, was Gott tut in dieser Welt, tut er maximal gut. Wie soll das noch besser werden? Wie soll ich sein Handeln durch mein Gebet verbessern? Weil das würde ja voraussetzen, dass es noch nicht maximal gut ist. Und dann kann ich das ja mit dem Gedanken verbinden, dass Gott allwissend ist. Das heißt, Gott weiß alles. Ich füge ihm quasi durchs Beten keine neuen Informationen hinzu. Dass Gott denkt, das wusste ich ja noch gar nicht. Nee, Gott weiß alles. Das heißt, wenn er alles weiß und das maximal Gute tun will, was soll mein Gebet daran noch verändern? Das ist der zweite Grund. Der erste Grund wäre zu sagen, aus Frust, aus bringt Beten nichts. Das zweite wäre zu sagen, von der vermeintlichen Frömmigkeit her, nee, Beten bringt vermutlich nichts. Und der dritte Grund, der führt jetzt in einen Bibeltext hinein und der soll die Grundlage sein für den Rest dieser Predigt. Und weil ich glaube, dass es sich lohnt, die Psalmen der Bibel anzuschauen, weil wir von denen was Grundsätzliches übers Beten lernen. Und wenn wir die meditieren für uns, geht uns, glaube ich, was sehr Grundsätzliches übers Beten auf. Und ich möchte mir für diese Predigt mit euch Psalm 3 näher anschauen. Letzte Woche Psalm 1, diese Woche Psalm 3. Und bevor ich euch den Psalm einmal vorlese, ist gar nicht so lang, würde ich gerne einmal in die Situation reingehen, in der dieser Psalm verortet ist. Nämlich im Leben von David. Und zwar sagt der Psalm am Anfang, als David vor seinem Sohn Abschalom flieht. Ihr könnt die Geschichte im 2. Buch Samuel einmal nachlesen. Wir machen das jetzt nicht alles en Detail. Punkt ist nur, Davids Sohn Abschalom hat den Aufstand gemacht. Der Sohn will König werden und David muss fliehen. Und es ist damals wie heute so, man kann nur dann gut ein neuer König werden, wenn man den Alten voll und ganz losgeworden ist. Das heißt, die Leute trachten David nach dem Leben und David muss sich verstecken. Und mitten in dieser, wo David so eingekreist wird von seinen Feinden, spielt dieser Psalm 3. Und den möchte ich euch einmal vorlesen. Ist auch unten in der Videobeschreibung, wenn ihr mitlesen möchtet. Ach Herr, wie sind meiner Feinde so viel und erheben sich so viele wider mich? Viele sagen von mir, er hat keine Hilfe bei Gott. Aber du, Herr, bist der Schild für mich. Du bist meine Ehre und hebst mein Haupt empor. Ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn, so erhört er mich von seinem heiligen Berge. Ich liege und schlafe und erwache, denn der Herr hält mich. Ich fürchte mich nicht vor vielen Tausenden, die sich ringsum wider mich legen. Auf, Herr, und hilf mir, mein Gott, denn du schlägst alle meine Feinde auf die Backe und zerschmetterst der Frevler Zähne. Bei dem Herrn findet man Hilfe. Dein Segen komme über dein Volk. Ihr habt gesagt, es gibt drei Gründe exemplarisch, die dagegen sprechen zu beten. Das erste wäre Frust, das zweite war falsche Frömmigkeit. Und hier sehen wir den dritten, Spott. Denn was erlebt David? Er erlebt, dass es seine Feinde ihn einkreisen, ihn mit Gewalt bedrohen, aber das ist nicht mal das Schlimmste. Das Schlimmste ist nicht das, was sie ihm antun wollen, das Schlimmste ist nahezu, was sie ihm sagen. Vielleicht kennt ihr das auch manchmal, dass Worte verletzen können und nochmal ganz anders verletzen können als anderes, weil Worte nochmal tiefer dringen. Und David sagt das in dem Psalm, er sagt, ich lese es nochmal vor, viele sagen von mir, er hat keine Hilfe bei Gott. Davids Feinde stellen das Fundament seines Lebens in Frage. Das, worauf sein Leben aufgebaut ist, stellen diese Feinde in Frage und sagen, nee, du hast keinen Gott. Und er wird dir nicht helfen, Punkt. Du bist ganz allein mit dem, was dir das Leben schwer macht. Gott wird nicht kommen und er wird dir nicht helfen. Und vielleicht erlebst du solche Sätze auch in deinem Leben. Vielleicht gibt es andere Menschen, die sowas in dein Leben sprechen. Vielleicht ist es auch eine Stimme in dir, die das sagt, du hast keine Hilfe bei Gott. Und das Interessante bei David ist, ich finde das so interessant, das sprachlich nachzuvollziehen im Psalm 3, dass diese dunklen Gedanken jetzt anfangen, bei David zu kreisen. Vielleicht kennt ihr das aus eigener Erfahrung, dass wenn sich einmal so ein dunkler Gedanke bei einem festgesetzt hat, dass der anfängt zu kreisen. Das sieht man schon in der Sprache von Psalm 3, weil in Vers 2 und 3 kommt das Wort viele dreimal vor. Ich lese das nochmal betont. Ach Herr, wie sind meiner Feinde so viel und erheben sich so viele wider mich. Viele sagen von mir, er hat keine Hilfe bei Gott. Also während die Feinde ihn einkreisen, kreist auch seine Sprache. Das Spannende ist nur, dass am Ende des Psalms irgendwie David woanders angekommen ist. Dass aus diesem Urteil der Feinde, was ganz eng ist und ihm sagt, du hast keine Hilfe bei Gott, Punkt. Am Ende des Psalms der Satz kommt, bei dem Herrn findet man Hilfe. Also genau die andere Erkenntnis. Und jetzt hier die spannende Frage für uns, Moment, hey, wie kann ich vielleicht auch zu so einer Haltung kommen, dass ich sagen kann, ja, bei dem Herrn findet man Hilfe. Dass der Spott der Feinde ein Ende findet, der Gedanke, der Kreis, ich habe keine Hilfe bei Gott. Und ich mit David zu dieser Erkenntnis durchdringen kann, ja, bei dem Herrn findet man Hilfe. Und darauf möchte ich sozusagen im Rest der Zeit dieser Predigt mit euch eingehen. Es war jetzt ein sehr, sehr langer Anlauf, gebe ich zu, vielleicht aber doch ganz interessant. Und ich möchte jetzt noch auf drei Punkte weiter eingehen. Nämlich einmal, erstens auf die Frage, erhört Gott Gebete? Und ich möchte den Punkt machen, ja, Gott erhört Gebete. Das wäre der erste Punkt, dass Gott Gebete erhört, definitiv. Zweitens, dass Gott manchmal anders Gebete erhört. Und wie das aussieht, wäre der zweite Punkt. Und dann drittens, was ist, wenn Gott gar nicht meine Gebete zu erhören scheint? Wenn ich das Gefühl habe, Gott sagt nein, nein und nein. Erstens, dass Gott Gebete erhört. Zweitens, wie Gott anders Gebete erhört. Und drittens, wie wir damit umgehen, wenn ich das Gefühl habe, Gott erhört sie gar nicht. Fangen wir mit dem ersten an, dass Gott Gebete erhört. Das ist nämlich auch die Überzeugung, die David hat, von Herzen hat. Ich lese nochmal aus der Mitte des Psalms, da betet David, ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn, so erhört er mich von seinem heiligen Berge. Ich rufe und Gott erhört mich. Das ist die Überzeugung, zu der David durchdringt. Und die Frage ist, wie können wir zu dieser Überzeugung gelangen? Und ich möchte euch dazu eine andere Bibelgeschichte erzählen, weil die die überliest man immer beim Bibellesen. Und ich finde die gleichzeitig so sprechend und ich bin auf die gestoßen bei Martin Luther, weil Martin Luther einmal das ganze erste Buch Mose komplett Vers für Vers auslegt, sehr umfangreich, über 10 Jahre seines Lebens. Und dann legt er eine Stelle bei Lot aus, wie Lot nämlich aus Sodom flieht. Müsst ihr mal nachlesen. Lot flieht aus Sodom und Gott sagt ihm, Lot, ich erzähle es sinngemäß, Gott sagt zu Lot, Lot, da hinten ist so ein Berg, Lot, flieh doch auf den Berg da. Und dann geht Lot, weil er merkt, er fühlt sich damit nicht wohl, ins Gespräch mit Gott. Lot fängt an zu beten. Und Lot sagt Gott, ich möchte nicht auf diesen Berg fliehen, kann ich nicht stattdessen in diese Stadt da drüben fliehen? Und das Spannende ist nun, dass Gott ja sagt. Dass Gott, also Lot seinem einen Plan offenbart und sagt, geh dahin. Und Lot sagt, nee, ich möchte dahin. Und Gott ändert seine Pläne. Ist faszinierend. Und Martin Luther macht sozusagen bei der Auslegung dieses Textes so eine Pause und sagt, ist das nicht eine riesige Einladung zum Beten? Weil uns diese Geschichte vor Augen führt, ja, Beten macht einen Unterschied. Gott zeigt es uns in verschiedenen Bibelgeschichten. Menschen beten und Gott macht was anderes. Gott lädt uns in der Bibel immer wieder ein. Er sagt, bittet und so wird euch gegeben. Beten macht einen Unterschied. Und es ist nicht so, dass jemand wie Luther sagt, nicht wüsste, dass es viele auch philosophische, theologische Argumente gibt, zu sagen, Beten bringt nichts. Weiß er alles. Aber er sagt, ich muss irgendwo an der Grenze stoppen. Er sagt, Gott hat einen geheimen Ratschluss und da komme ich nicht hin. Ich kann nicht in den geheimen Willen Gottes gucken. Ich kann mich nur an den Gott halten, wie er sich offenbart. Und ich kann natürlich über das Wesen Gottes, das innerste Wesen Gottes spekulieren, aber vielleicht ist das gar nicht so zielführend. Vielleicht ist es eigentlich zielführend, die Grenze auszuhalten, die Gott mir setzt und mich an das zu halten, was Gott mir sagt. Und er sagt immer wieder, bete und es wird einen Unterschied machen. Du siehst es an der Geschichte von Lot, du siehst es an vielen anderen Geschichten in der Bibel. Bete und es wird einen Unterschied machen. Ich weiß, ich kann es philosophisch nicht beweisen, begründen bis ins Letzte, aber wenn ich diese Grenze akzeptiere und dann macht Luther noch einen anderen, finde ich, ziemlich coolen Punkt, weil er einen Vergleich macht. Er sagt, Moment mal, ist es nicht eigentlich Gottes Art schon immer gewesen, Menschen einzubeziehen in das, was er tut? Also ein Beispiel, wie bist du heute Morgen satt geworden, falls ihr gefrühstückt habt? Aber wie bist du satt geworden? Dadurch, dass ein Bäcker sein Brot gebacken hat und du bist in den Supermarkt gegangen oder zum Bäcker und hast das Brot gekauft und hast es gegessen. Also Gott hat Menschen benutzt, um dich satt zu machen. Ich könnte doch auch total philosophisch daran gehen und sagen, Moment, Gott ist das ultimativ Gute, Gott ist das größte Gut. Das heißt, Gott will bestimmt, dass ich satt werde. Klar, Gott will, dass ich satt werde. Und er hat auch die Macht, er ist allmächtig, er kann mich satt machen. Also wenn Gott mich satt machen will und er mich satt machen kann, dann werde ich doch auch satt werden. Dann brauche ich ja also gar nicht zum Bäcker gehen, um mir ein Brot zu kaufen. Und ihr merkt schon, nee, so funktioniert das Ganze nicht. Weil Gott es sich überlegt hat, uns Menschen einzubeziehen. Und das ist beim Essen so, das ist beim, wie neue Menschen auf die Welt kommen so, weil Gott auch da Mann und Frau benutzt, dass ein neuer Mensch auf die Welt kommt. Und er könnte es auch ohne, aber er will Menschen benutzen. Er könnte auch den Glauben einfach durch ein Schnipsen in unsere Herzen entzünden. Aber Gott will dazu die Stimme anderer Menschen benutzen, die uns Gottes Gnade zusprechen. Das heißt, Gott wirkt ganz oft durch andere Menschen. Und was wäre jetzt, wenn das beim Gebet genauso wäre? Wenn Gott die Leidenschaft, mit der wir ins Gebet gehen, wenn wir mit ihm kämpfen, wenn wir mit ihm ringen, wenn wir ja, mit ihm ringen im Gebet, wenn Gott das auch benutzt, um diese Welt zu regieren. Nicht, weil er das logisch muss und braucht, aber weil er es möchte. Und vielleicht hilft dazu ein Vergleich, wie ist der so gekommen? Kennt ihr das, wenn so ganz kleine Menschen, keine Ahnung, 3-jährige Kinder, einem so mit dem Brustton der Überzeugung die Welt erklären und sagen, das musst du jetzt machen? Und man steht da so als Erwachsener daneben und denkt sich so seinen Teil, aber man bewundert diese Leidenschaft des kleinen Menschen. Und ich denke mal, vielleicht ist es manchmal so, wie wir auch vor Gott stehen. Und Gott sieht unsere Leidenschaft und möchte unsere Leidenschaft benutzen, um diese Welt zu regieren. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass Beten einen Unterschied macht. Das wäre jetzt der erste der drei Punkte, dass ich sage, ja, schaut in die Bibel, Gott hat verheißen, hat uns geboten und verheißen, dass Beten einen Unterschied macht. Lasst uns nicht in den geheimen Ratschluss Gottes gehen, sondern mit unserer Leidenschaft anklopfen, weil Gott gesagt hat, tut es. Jetzt kommt der zweite Punkt. Was ist, wenn Gott es nicht so erhört, wie ich es gerne hätte? Und das ist, glaube ich, auch das, was die Bibel zeigt, was auch Psalm 3 zeigt, dass Gott manchmal die Gebete anders erhört, als ich es gerne hätte. Und dieses Anders lohnt es sich zu sehen, lohnt es zu sehen. Wie kann das anders sein? Wie kann Gott mein Gebet anders erhören? Ich glaube, manchmal ist es, und das wäre so ein Rückbezug auf die Predigt von letzter Woche, könnt ihr auch gerne nochmal nachgucken, manchmal ändert Gott nicht die Situation, aber das Gebet ändert, wie ich auf die Situation blicke. Und dann wird mir Beten eben zu einer Sehschule. Und genau das passiert hier auch im Psalm 3. Also es ist total spannend, was David macht. Er hat diese Gedanken von den Feinden, die ihn umkreisen, und diesen Spott der Feinde, der schlägt ihm so entgegen. Aber dabei bleibt David nicht. Er bleibt nicht beim Kreisen, sondern er entschließt sich, Gottes Wort zu meditieren. Er sagt, du aber, Herr, bist der Schild für mich. Du bist meine Ehre und hebst mein Haupt empor. Ich habe so viele Feinde, aber du, Gott, bist mein Schild. Punkt. Du bist mein Schild. David tut das, was ein anderer Psalm so sagt, mein Herz, Herr, hält dir vor dein Wort. Also ich meditiere Gottes Zusagen. Und das macht dann in mir schon einen Unterschied. Ich finde das so genial, wie das bei David hier im Psalm 3 schon was an seiner Körpersprache ändert. Es verändert seine ganze Haltung. Er sagt, du hebst mein Haupt empor. David, es kreist nicht mehr so bei ihm, sondern er kann wieder aufrecht und gerade stehen. Und das ist schon ein Unterschied, den das Gebet machen kann. Die Feinde, für die ist die ganze Situation abgeschlossen, ne? Du hast keine Hilfe bei Gott, Punkt. Und das Gebet öffnet diese abgeschlossene Sache, diese scheinbar so feste Sache, öffnet sie wieder. Und es wird aus der Enge wieder weit, weil David meditiert, du bist mein Schild. Also manchmal, das ist wie Gott anders Gebete erhört, erinnert mein Blick auf die Situation. Und das finde ich auch nochmal so spannend, und das sieht man so am Psalm 3, manchmal erhört Gott die Gebete in kleinen Dingen. Ich wünsche mir von Gott immer die große Lösung. Ich habe auch immer schon genau die Idee, wie Gott mein Problem löst. Aber manchmal sind es die kleinen Dinge. Und ich finde, das sieht man so im Psalm 3. Also es ist ja nicht so, dass am Ende David Amen sagt und dann sind die Feinde alle weg. So ist es ja nicht, dass er Amen sagt und alle Probleme sind gelöst. Aber schaut mal, was er sagt in Vers 6. Er sagt, ich liege und schlafe und erwache, denn der erhält mich. Also er sagt, er kann nicht sagen, alle meine Probleme sind gelöst, aber er kann sagen, ich habe heute Nacht gut geschlafen. Und dafür bin ich dankbar, dass ich dieses kleine Gute habe. Und vielleicht ist das eine gute Übung für dich, zu sagen, also gerade wenn so viele Probleme da sind und kreisen und die gerade nicht weg sind, zu sagen, aber ich bin jetzt hier, in diesem Moment. Und ich kann atmen, vielleicht gucke ich raus, vielleicht scheint sogar die Sonne, vielleicht sehe ich was vor mir, wofür ich dankbar bin. Vielleicht gibt es diese kleine Sache, vielleicht kann ich sagen, ich habe heute Nacht geschlafen. Vielleicht habe ich das auch nicht, aber vielleicht gibt es was anderes, wo Gott im Kleinen mir die Last abgenommen hat. Und darauf zu gucken, lohnt sich. Und dann muss man aber auch sagen, dass Gebete von Gott manchmal nicht nur mit einem Happy End erhört werden. Und auch das zeigt Psalm 3. Es ist nicht so, dass am Ende alle Feinde weg sind. Es ist zwar so, dass David am Ende diesen Konflikt gewinnt und wieder König ist, aber sein Sohn Abschalom stirbt. Und lest die Geschichte mal nach. Es ist eine, wo David nachher viele Tränen vergießt. Das heißt, es ist eine Gebetserhörung mit Bruch. Und ich denke, dass das doch auch etwas ist, was wir beim Beten immer wieder erleben. Also, dass Gott Gebete anders erhört und dass er sie so erhört, dass ein Bruch im Leben bleibt. Eine Wunde, die zur Narbe wird. Und damit wäre ich dann auch beim letzten und dritten Punkt in dieser Predigt. Was ist, wenn ich das Gefühl habe, dass Gott mein Gebet so gar nicht erhört? Dass mein Gebet gar nicht erhört wird? Und ich kann euch nur erzählen, was mir hilft, irgendwie, wenn ich das Gefühl habe, okay, das nimmt Gott nicht weg. Mir hilft, in solchen Situationen auf den heimlichen Beter hinter dem Psalm zu schauen. Mir hilft es, darauf zu blicken, wer hier eigentlich am Ende wirklich Psalm 3 betet. Und das ist Jesus. Die ersten Christen haben bereits auf die Psalmen geguckt in der Bibel und gesagt, Moment, irgendwie passen doch diese Gebete auch zum Leben von Jesus. Und das, finde ich, ist bei Psalm 3 so eindrücklich. Wir hatten in der Gemeinde einen Bibelabend zu dem Text und jemand sagte, Moment, das am Anfang mit den Feinden, die ihn so einkreisen und umringen und verspotten, das erinnert mich total an Jesus auf dem Weg ans Kreuz von Golgatha. Und es ist so. Also dieser Spott, ne, die Feinde sagen, er hat keine Hilfe bei Gott. Man kann sich echt vorstellen, wie die ganzen Spötter da unter dem Kreuz stehen und sowas Jesus an den Kopf werfen. Und wenn ihr das in den Evangelien nachlest, da gab es ja solche und ähnlich verletzende Sätze, die Spötter Jesus an den Kopf geworfen haben. Aber der Punkt ist ja, es gibt ja nicht nur im Psalm 3 diesen Umschwung von Verzweiflung zur Hoffnung hin, sondern dieser Umschwung ist ja auch in der Jesus-Geschichte. Von Karfreitag zu Ostersonntag. Und deswegen haben so die ersten Christen schon so, also in Antike, so Christen wie Augustinus, Eusebius von Caesarea, haben gesagt, Moment, Vers 6 aus Psalm 3, ist das nicht Ostern? Ich lese dir nochmal vor. Ich liege und schlafe und erwache, denn der Herr hält mich. Ist das nicht Jesus? Jesus wird ins Grab gelegt, ich liege. Für 3 Tage wird er ins Grab gelegt und schlafe. Und dann kommt der Ostersonntag und erwache, denn der Herr hält mich. Und das ist, ich finde, am Ende die Einsicht, die mich trägt, zu sagen, hey, auch wo ich das Gefühl habe, mein Gebet wird nicht erhört, in Jesus ist mein Gebet schon erhört. Weil am Ostersonntag schon die große Wende passiert ist. Die große Gebetserhörung. Wo die Feinde an ihre Grenze gekommen sind. Weil Jesus gewonnen hat über den Tod, den letzten Feind. Der Punkt ist nur, als Christen sind wir mit Jesus verbunden, sagt Paulus mal im Römer 6, durch die Taufe sind wir mit Jesus verbunden. Das heißt, dass Sterben und Auferstehen, Karfreitag und Ostersonntag, unser Leben als Christen prägen. Und das tut weh. Weil bis wir eines Tages am jüngsten Tag sterben werden oder gestorben sein werden und dann auferstehen, wird auch in diesem Leben jetzt schon viel immer wieder kleine Tod und Auferstehung in unserem Leben sein. Und wir erleben das immer wieder. Diese Dynamik, die Psalm 3 hat, vom Tod zum Leben. Also, macht Beten einen Unterschied. Ich hoffe, ihr könnt jetzt nach dieser Predigt sagen, ja, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt gerne mal welche in die Kommentare. Ich würde sagen, ja, es macht einen Unterschied. Nicht, weil ich es am Ende logisch erklären kann, aber weil Gott in seinem Wort mir verheißen hat, mich zu hören. Und so Geschichten wie die von Lot mir mitgibt. Er hört meine Gebete, aber manchmal anders. Manchmal, indem er den Blick verändert. Manchmal nur im Kleinen. Und manchmal mit Brüchen. Und er hört Gebete in dem Wissen, dass wir mit Jesus verbunden sind und unser Leben immer wieder ein schmerzhaftes Sterben und Auferstehen mit ihm bedeutet. Bis wir dann eines Tages, und so stelle ich es mir vor, als wir am jüngsten Tage von ganzem Herzen den letzten Vers vom Psalm 3 blicken können, weil wir auf das blicken werden, wie Jesus alles gewendet hat und sagen werden, bei dem Herrn findet man Hilfe, dein Segen komme über dein Volk. Amen. Gnade sei mit euch.